Teil 1. Pech gehabt. Du hörst gleich 5 Szenen. Sie spielen im Alltag verschiedener Personen. Zu jeder Szene gibt es 3 Bilder. Welches Bild passt? Kreuze beim Hören zu jeder Szene das richtige Bild, A oder B oder C, an. Danach hörst du die Szene noch einmal.